Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Heute ist Montagnacht. Montagnacht heißt, wir haben eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Das ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer auch wie immer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Jennifer, 20 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo Domian. Hallo Jennifer. Hi. Um was geht es? Ja, ich habe zwei Partner. Pfui. Fängt ja schon gut an. Ja. Fängt die Woche ja schon wieder gut an. Zwei Partner hat Jennifer. Ja. Erzähl mal weiter. Ja, ich komme aus Hanau. Das auch noch? Ja. Der eine kommt aus Hanau. Der eine, du kommst aus Hanau und der eine kommt aus Hanau. Ja, und der andere kommt aus Fulda. Wie viele Kilometer liegen das auseinander? Also Hanau von Fulda, ja? 80 oder ja. 90. Ja, geht noch. Geht noch, gell? So, jetzt hast du zwei Männer am Laufen. Ach ja. Sozusagen. Ein aus Fulda bin ich 5 Wochen zusammen. Ja. So, und den anderen habe ich vor einer Woche kennengelernt. Vor einer Woche? Mhm. Also, alles noch frisch. 4 Wochen, 5 Wochen. Genau. Weiß denn Hanau von Fulda und Fulda von Hanau? Hä? Wissen... Anders gefragt. Wissen die Jungs denn voneinander? Nein. Nein. Nein. So. Den ersten, den aus Fulda, den hast du vor 5 Wochen kennengelernt. Ja. Hast du dich denn so spontan in den verknallt? Ja. Ja. Wo hast du den kennengelernt? Im Zug. Nein, im Zug. Ja. Hat er dich angesprochen natürlich? Er hat mich angesprochen, ja. Ja. Wie spricht man eine nette junge Frau im Zug an? Wie kommt man ins Gespräch? Ach ja, er kommt aus Westafrika. Aha. Ich kann ein bisschen Englisch, er kann Englisch. Ja. Und ja, das war so, er hat einen Kumpel dabei gehabt. Aha. Und der Kumpel, der konnte Deutsch und der konnte so ein bisschen dolmetschen. Und was hat er dich gefragt als erstes? Wie ich heiße und woher ich spreche. Ach so, ganz einfach. So machen die Leute in Westafrika das. Wie heißt du? Ja, die Afrikaner. Cool. Gut, so, in den hast du dich verguckt und verliebt. Mhm. Und da läuft auch schon richtig... Volle Kanne was seit 5 Wochen, kann man das so sagen? Ja. So, wieso, wenn du dich verliebt hast in den, wieso lernst du dann und bandelst dann noch mit jemand anderem an? Ja, weil... Der aus Hanau. Sagen wir mal so, er wohnt mit einem Kumpel zusammen. Wer jetzt? Der Neue? Nein, der aus Fulda. Aus Westafrika? Ja, genau. Ja. Und ja, es fängt so an, ich bin arbeitslos, ja. Und er... Da hat eine Frau viel Zeit. Ja. Ja. Und er sagt halt eben, ich soll mir Arbeit suchen und ich soll mir eine Wohnung suchen, dass ich mit ihm zusammenziehen kann. Und mit dem aus Westafrika? Ja. Ja, so. Aber jetzt die Frage, warum, wie kam der andere ins Spiel überhaupt? Ja, ich war in Hanau, er hat mir eben zugewunken und hat mich angesprochen. Auch ganz, ganz einfach so zu. Der kommt aus Amerika. Achso, der... Ja. Der kommt aus Amerika. Und der, hat und der hat dich auch ganz einfach angesprochen. Ja. Mitten in Hanau oder wo? Ja. Und da hast du gedacht, ach, zweifarbige sind besser als einfarbiger, sprichst du den auch mal zurück an und... Ja. Und jetzt läuft wirklich mit dem auch was. Ja. Also mit dem Amerikaner läuft was, mit dem Afrikaner läuft was. Ja. Ja, so geht das ja nicht, Jennifer. Nee, ne? So geht's nicht. Und der Amerikaner, der ist irgendwie so... Ach, der ist so verständlicher irgendwie, weil der sagt halt eben nicht so gleich. Ich meine, der aus Afrika, der ist mehr so etwas finanziell bezogen, ne? Wie finanziell bezogen? Ja, er will halt eben, dass ich eine Wohnung suche. Ist doch vernünftig. Aber er will ja, dass ich das nur mache. Er will eigentlich fast immer... Ach so, er will für euch beide, dass ihr für euch beide eine Wohnung sucht? Ja. Ach so. Er macht ja sich keine Gedanken irgendwie. Ach so. Er sucht ja keine Arbeit oder so. Ach so. Er ist etwas faul. Und der... Und der Mann aus Amerika ist da ein bisschen lockerer, oder wie? Der macht dir da nicht Druck? Nee. Nicht so. Ja, Jennifer, das sind aber alles zweitrangige Sachen. Ne? Erstrangig ist jetzt ganz im Ernst, wen du mehr liebst oder wen du mehr verliebt bist. Da musst du dich aber schleunigst entscheiden. Das Das ist ja so, wenn ich nach Fulda fahre, das kostet mich ja auch mal Geld, ne? Ja. Die Fahrkarte kostet 20 Mark. Gut, aber das sollte auch nicht entscheidend sein. Aber du meinst, ja, du meinst der in Fulda? In Fulda, ich erkläre jetzt den Leuten nochmal, in Fulda ist der aus Westafrika. Ja. Ne? Du meinst, der ist ein bisschen teurer als der andere, weil der auch in Hanau wohnt, wie du in Hanau wohnst. Ja. Das ist natürlich auch jetzt sehr pragmatisch gedacht. Hm. Nein, aber Frage, klare Frage, klare Antwort bitte. Wen liebst du mehr? In wem bist du mehr verknallt? Hm. Ach, komm. In Afrikaner. In Afrikaner? Ja. So, klare Sache. Du schießt den Amerikaner ab und konzentrierst dich auf den Afrikaner. Aber guck mal, der aus Afrika, der sagt so, dass ich mir eine Arbeit suchen soll. Ja, das finde ich auch sehr richtig, dass der sagt. Ja, klar, das ist richtig, aber mit der Wohnung halt, ne? Gut, das sind aber alles Nebenprobleme. Und wenn wir essen gehen, ich muss immer bezahlen. Ja gut, das sind wirklich Nebenprobleme. Er macht ja gar nichts irgendwie. Gut, das musst du dann halt sehen, wie das mit ihm arrangierst. Aber wenn du mehr in ihn verknallt bist, musst du ihn nehmen. Klare Antwort auf ein klares Problem. Man geht mit dem, den man am meisten lieb hat. Oder in dem man am meisten verknallt ist. Punkt aus. Die Würfel sind für Afrika gefallen. Ich wünsche alles Gute. Und die anderen Sachen musst du mit ihm arrangieren. Okay? Mhm. Bye, bye. Bye. Tschüss. Mach weiter so, ne? Dankeschön. Tschüss. Gut, tschüss. Meine Lieben, ich sag euch schon mal, was wir morgen vorhaben. Morgen heißt unser Thema, ich stand in den Schlagzeilen. Und ich möchte mit euch reden, die ihr dann auch schon mal in den Schlagzeilen gestanden habt. Vielleicht wegen eines Verbrechens, wegen eines Unfalls, vielleicht wegen eines großen Gewinns, dass die Zeitungen ausgeschlachtet haben und ihr deshalb in der Öffentlichkeit gestanden habt oder vielleicht auch wegen eines besonderen Fernsehauftrittes. Da gab es doch mal diese Frau mit dem Maschendrahtzaun, ne? Wie ist sie? Zindler? Ne? Zindler hieß sie. Oder ich möchte auch gerne morgen mit Leuten reden, die mal berühmt waren oder bekannt waren, populär waren und es nicht mehr sind. Oder vielleicht auch mit Leuten, die jetzt immer noch populär und berühmt sind und die wegen irgendeiner Sache in den Schlagzeilen standen, die ihnen überhaupt nicht gefallen haben, was sie überhaupt nicht gemocht haben. Also das ist das Thema morgen. Ich stand in den Schlagzeilen. Heute ist unser Thema frei und offen. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt geht es weiter. Frage meine Regie. Mit wem mache ich weiter? Mit Susanne. Und Susanne ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Susanne. Dein Thema? Mein Thema ist momentan meine totale Verzweiflung. Um was geht's denn? Ich war vor 2 Wochen mit einer Freundin in Köln. Mhm. Die Schulung war 1 Woche. Wir kommen aus Solingen. Wir waren in Köln in der Karibikbar. Mhm. Saßen oben so schön am Tisch. Auf einmal kamen 5, 6 Jungs rein. Mhm. Haben gefragt, ob die sich mit uns am Tisch stellen können. Ja, meine Freundin und ich haben uns dann nach einiger Zeit schon mit 2 von denen gut verstanden. Mhm. Sind später noch runter in die Disco, haben einen schönen Abend verbracht, haben Telefonnummern ausgetauscht. Mhm. Wir haben sich auch 10 Minuten, nachdem wir uns verabschiedet hatten, beide schon gemeldet. Bis Mittwoch, Donnerstag. Mhm. Haben uns jeden Tag irgendwie gemailt oder haben mal angerufen. Ja, und jetzt seit Mittwoch, Donnerstag haben wir gar nichts mehr von denen gehört. Und wir wissen nicht warum. Oder ich weiß nicht warum. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Was eine Frage. Woher soll ich das wissen, warum die sich nicht melden? Ja, wir haben, natürlich habe ich auch schon mit anderen Freunden drüber geredet, die haben gesagt, ja, vielleicht haben die irgendwie kein Interesse an dir oder an euch. Könnte man vermuten, ja. Ja, dann denke ich aber mal nicht oder wundere ich mich, dass die wirklich jeden Tag sich gemeldet haben oder was sie auch alles gefragt haben und haben gesagt, ja, wir hoffen, dass wir euch bald mal wiedersehen und also... Sie haben sich eigentlich überwiegend gemeldet. Wir haben uns ein bisschen zurückgehalten, haben gedacht, mal gucken, wie das Interesse von denen ist. Was spricht denn dagegen, dass ihr oder dass du dich jetzt ganz einfach mal meldest und die Kommunikation wieder in Gang bringst? Ja, also ich hatte mich Donnerstag mit dem Patrick, heißt er, hatte mir gesagt, tut mir leid, ich kann mich jetzt oder konnte mich die letzten Tage nicht so melden, weil ich beruflich halt unterwegs bin. Mhm. Sagt er zu mir, ich versuche aber Freitag auf jeden Fall dich anzurufen. Mhm. So habe ich bis Sonntag abgewartet, weil ich wollte jetzt auch nicht permanent da irgendwie anrufen. Mhm. Hat ihm Sonntagabend eine E-Mail geschrieben, von wegen, na, wie geht's dir, lebst du noch? Mhm. Seitdem gar nichts mehr. Also ist auch nichts irgendwie zurückgekommen und ich möchte jetzt auch jetzt... Aber heute ist erst Montag. Ja, es ist Montag, aber ich hätte vielleicht gedacht, dass er mal vielleicht irgendwie Samstag mal eine SMS schreibt. Tut mir leid, ich konnte mich nicht melden, das hätte mir ja schon gereicht. Aber Susanne, das ist doch ein bisschen Pillepuh. um was für da, diese Problematik, die du mir da erzählst. Dann ruf ihn an und frag, was los ist, und die Sache ist gegessen. Was sollen wir da lange drüber reden? Das habe ich versucht. Ans Telefon geht er auch nicht. Ich meine, er sieht meine Nummer nicht. Ich habe ohne Nummer angerufen. Es könnte auch jemand anders sein. Gut, dann, dann spricht das halt für sich, dass der, dass die keinen Kontakt mit dir, mit euch haben wollen. Was, was sollen wir darüber reden, groß? Ja, ich denke mal, das habe ich auch schon, muss man akzeptieren. Aber ich frage mich nur, warum vorher jeden Tag wird gefragt, wann sehen wir uns doch mal wieder? Susanne, die Leute sind Menschen mal alle möglichen Kram und alle möglichen Sachen. Das ist vielleicht irgend so eine Euphorie gewesen und das war's dann. Du kannst ja vielleicht nochmal einen Versuch unternehmen und dann ist es aber auch gut. Ja. Ne? Mach's gut. Ja, okay. Ich werde wahrscheinlich noch mit meiner Freundin drüber reden. Ja, aber es ist wirklich auch kein Riesenproblem. Es ist ja noch nichts Großartiges passiert zwischen euch. Nee, das bin ich auch froh, dass, wie gesagt, nur einmal gesehen. Genau. Das wäre schlimmer gewesen, wenn wir jetzt vielleicht schon länger zusammen. So, das wäre sehr ärgerlich. Dann gebe ich dir wirklich recht. Aber so, mach noch einen Versuch und dann. So what, das war's. Weg damit. Ja. Ne? Ich hoffe auch, wie er wohl sagte, die gucken deine Sendung auch öfter mal, vielleicht hören sie nicht gerade da. Daher weht der Wind, dass du angerufen hast. Ja, genau. Ja gut, also dann sprich sie vielleicht noch kurz an, wenn die Jungs die Sendung auch auf und zu sehen oder hören, was du ihnen sagen möchtest. Ja, hallo. Patrick, wenn du das hörst, vielleicht meldest du dich nochmal bei mir, oder wenn Oliver zuhört, melde dich vielleicht bitte nochmal bei Tanja. Oliver. Patrick, Tanja und Susanne warten auf den Anruf. Alles Gute, viel Glück. Okay, tschüss. Dann, tschüss. 0800 5678 111 und jetzt bin ich verbunden mit Tillmann und Tillmann ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen, hier Tillmann. Ist Tillmann. Ungewöhnlicher Name. Wie bitte? Ein ungewöhnlicher Name, finde ich. Ja, findest du? Ich kenne niemanden, der Tillmann heißt, ja. Ja, ist ja so. Mein Nachname ist noch ungewöhnlich. Nee, ich wollte eigentlich bloß erzählen, dass ich gerade mit dem Fahrrad nach Spanien gefahren bin. Und mit meinem Freund eigentlich noch weiter bis nach Westafrika fahren wollte und... Moment. Wo bist du jetzt im Moment? Jetzt bin ich gerade in Leipzig. In Leipzig? Ja. Und du bist nach Spanien gefahren und wieder zurück? Ja, zurück mit dem Flugzeug. Ich bin vor 3 Monaten losgefahren mit dem Fahrrad halt. Mhm. Und ja, das Ziel war halt eigentlich bis zur Elfenbeinküste zu fahren. Ja. Und ich habe dann aber halt übelstes Heimweh bekommen nach meiner Freundin und so. Mhm. Und dann sind wir auch noch von Marokkanern überfallen worden. Mhm. Und wir wollten ja eigentlich durch Marokko halt durchfahren. Mhm. Und ja, das hat mich dann halt alles dazu gebracht, dass ich wieder nach Hause gefahren bin. Mhm. Und jetzt, naja, jetzt geht's mir halt irgendwie so, dass ich mir denke, Mist, dass ich wieder hier bin und jetzt ist es so kalt und die Leute gucken alle so böse und ja. Und jetzt bin ich ein bisschen hinterhergerissen und denke mir, es ist blöd, wenn ich jetzt dort bin, dann will ich wieder hierher und wenn ich hier bin, will ich wieder dorthin. Und, ja, das ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Aber. Also hin und hergerissen und ein bisschen missmutig. Ob der ganzen Entwicklung und all dem, was passiert ist? Ja, ein bisschen. Ja. Also es ist eigentlich auch nicht so schlimm, weil ich fliege im Januar mit meiner Freundin wieder runter nach Südspanien, weil wir da so einen sehr schönen Ort entdeckt haben, so eine einsame Bucht, wo ein Haufen coole Leute rumhängen. Und ja, das will ich mal versuchen, irgendwie über den Winter zu kommen. Ja, aber es ist nicht so, dass du jetzt überlegst, wieder mit dem Fahrrad runterzufahren. Das nochmal neu. Ja, vielleicht doch. Doch, vielleicht auch. Ja, ich meine, das ist ja schon eine coole Aktion, so weit mit dem Fahrrad zu fahren und dann mit dem Ziel, sogar zur Elfenbeinküste zu fahren. Ja, das denke ich ja eben auch. Das ist eigentlich eine coole Aktion. Absolut, ja. Die abzubrechen. Ja, das ist ein Misserfolgserlebnis, das musst du jetzt einstecken. Ja, klar. Ja. Was ist denn da passiert in Marokko genau? In Marokko? Nee, wir waren noch nicht in Marokko. Nee, von Marokkaner hast du gesagt, bist du überfallen worden, sagtest du. Ja, na, wir haben in Barcelona einen Freund gehabt, bei dem wir geschlafen haben und der hat uns dann irgendwann rausgeworfen. Und da sind wir an den Strand gegangen, um am Strand zu pennen. Und da, dann kam sie halt an und haben uns da aus den Schlafsäcken gezerrt und uns halt ein bisschen die Kohle abgenommen. Und das war ein bisschen eine blöde Situation. Ja. Ja. Ja. Insgesamt lernt man auf alle Fälle mehr liebe Leute kennen. Tillmann ist ein bisschen unzufrieden mit sich selbst, weil er eine Aktion abgebrochen hat. Aber kann ich ihm auch nicht behelfen. Ja, ich weiß. Ich wollte einfach bloß mit dir labern. Ja, wann eventuell geht es mit der Freundin runter? Wann? Im Januar dann? Im Januar schon. Ja. So schnell wie möglich. Ja. Genau. Ja, Tillmann, würde ich sagen, beenden wir das Gespräch mal. Ne? Ist nicht so ergiebig, wenn wir da weiter drüber reden. Ist halt passiert. Ja. Und in diesem Sinne schönen Urlaub im Januar. Ja, hau rein. Tschüss. Ja, wollte mal einfach ein bisschen mit mir labern, dass er seine Aktion abgebrochen hat. Nun denn, Danny, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ein Mann. Guten Morgen. Guten Morgen. Danny, was ist dein Thema? Ja, du hattest mal vor einiger Zeit das Thema Unfälle bzw. Verletzungen und da hatte ich versucht durchzukommen, das hat nicht so richtig geklappt und dazu wollte ich nochmal mit dir reden. Mhm. weil ich selber habe sehr schwere Verletzungen durch. Ich einmal sportbedingt, einmal hatte ich einen schweren Autounfall. Und da waren halt auch Leute, die deswegen angerufen haben, die deswegen, ich sag mal, ziemlich desmutig sind oder Angst haben vor verschiedenen Sachen. Und dazu wollte ich einfach noch ein bisschen was sagen. Erzähl doch erstmal von deinen Unfällen. Wie viel waren es denn an der Zahl? Wie viele schwere Unfälle hattest du? An der Zahl, schlecht zu definieren. Ich sag mal, ich habe 90 ungefähr angefangen, aktiv richtig Motocross zu fahren, richtig Meisterschaften. Und ja, mein erstes Rennen endete nach 150 Meter im Krankenhaus. Und ich habe halt über den linken Knie eine riesen Narbe von 15 cm, das war halt alles offen, musste genäht werden. Ja, ein halbes Jahr später war Sprunggelenk rechts gebrochen. Und ging dann eigentlich ohne Unfälle ganz gut noch weiter, bis ich 95 einen schweren Autounfall hatte, was eigentlich somit das schwerwiegendste war. Und zwar ein versetzter Frontalaufprall mit einem zweiten Fahrzeug auf einer Landstraße, beide mit 100. Ja. Frontal beide mit 100 und dann bist du noch am Leben geblieben? Ja, Gott sei Dank. Ich sag mal, die Größe des Autos und ich sag mal, vielleicht so ein kleiner Schutzengel haben mir das Leben gerettet. Was für ein Auto hast du gefahren? Ich habe damals einen 3er BMW gehabt. Ja, so groß ist der nur auch nicht. Also. Ja, aber ich sag mal, mit 18 einen 3er, Gott sei Dank, sag ich mal, wenn ich mir einen Golf oder einen Polo gekauft hätte, dann könnten wir uns heute nicht mehr unterhalten. Und ich lag 53 Tage in der Intensivstation. Ja, was? Realistisches Bewusstsein. Ja, was genau für Verletzungen hattest du? Ein Schädel- und Durchgangstrauma, vier Nasenbeinoperationen, Zunge angenäht und Zehamputation und Hauttransplantation und sowas halt. Insgesamt wie viele Monate im Krankenhaus? Vier. Vier Monate. Domian, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt muss ich mich entschuldigen, weil hinter mir steht die Polizei. Ich bin mit einem LKW auf dem Rasthof und... Wir müssen aufhören zu reden. Wir müssen aufhören. Schönen Gruß an die Polizei. Alles klar, tschüss. Also ein Brummifahrer. Manfred, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ne, Manfred ist nicht da. Dann nehme ich Johnny, 27 Jahre. Guten Morgen. Hallo Johnny. Jo. Ja, ich grüße dich. Was ist dein Thema? Jo, hallo. Mein Thema ist, so, wie ich meine Freundin kennengelernt habe. Du gehst mal bitte sehr nah ans Telefon. Wie ich meine Freundin kennengelernt habe. Wie du deine Freundin kennengelernt hast. Ja. Erzähl es uns. Ich habe meine Freundin durch die Zeitungssalons kennengelernt. Wie ungewöhnlich. Ja, und zwar, ich bin mal einen Freitagabend heimgekommen, habe die Zeitung aufgeschlagen und habe dann eben die Anzeige gelesen. Von ihr? Ja, was ich nochmal nie gemacht hätte. Und dann habe ich gedacht, antwortest du mal drauf auf die Anzeige. War das denn eine besondere Anzeige? Ja, es stand eben dort, ein 20-jähriges, hübsches, nettes Mädle, leicht behindert, sucht neuen Freund, Sex. Bindung und so weiter und so weiter. Ja, da habe ich gedacht, andere Worte zahlen wir drauf. Ich habe einen Brief geschickt und es ist lange Zeit vergangen, so knappe 4 Wochen. Auf einmal kam eine Rückantwort. Da kam die Rückantwort von ihr, die erste. Ja. Und dann ging es eben darum, wie sie heißt, Andrea, und dass sie eben dann ihre Behinderung geschildert. Hattest du denn ein Foto von dir auch beigelegt? Weil beim ersten Brief noch nicht. Aber dann nicht. Was für eine Behinderung hat sie? Spina bifida. Was ist das genau? Das ist, als Baby hat sie da ein Loch im Rücken gehabt, unten an der Wirbelsäule. Und dadurch kommen dann eben Lähmungserscheinungen und führt zu Inkontinenz, Lähmungserscheinungen. Also überhaupt der Hinweis, dass sie behindert ist, hat dich nicht davon abgehalten zu schreiben? Ja, sagen wir so, es stand dort leichte Behinderung. Leichte Behinderung. So, jetzt hast du einen Brief zurückbekommen und da wurde die Behinderung ein bisschen näher oder ausführlicher beschrieben. Das hat sie ja gemacht, das muss ich sagen. Ja. Wann habt ihr euch denn dann gesehen? Nach wie vielen Briefen? Ja, wir haben dann einen Brief, nach 3 Briefen und 6, 7 Anrufen haben wir uns dann getroffen. Jetzt beschreiben wir, nun hast du sie ja gesehen, wie schwer sie wirklich behindert ist. Sitzt sie im Rollstuhl? Beschreib's mal. Ja, sie ist halt behindert, so aus der Hinsicht. Sie kann nicht lange Zeit laufen. Und wenn sie laufen kann, dann eben nur so, dass sie an der Wand festhält, beziehungsweise wo Geländer ist, dass sie sich festhält. Oder jetzt mit Gehhilfe, also so einen Wagen vor sich herschieben. Und wenn man jetzt einen Rollstuhl hat und sie nimmt einen Rollstuhl, dann schiebt den Rollstuhl, dass sie sich eben abstützen kann, weil lange Strecken jetzt frei halten, das geht eben nicht. Ja. Weil da die Behinderung dann eben einschlägt. Mhm. Und dann eben noch an gewissen Zeiten muss er sich dann setzen, weil da machen die Muskeln immer mit. Inkontinenz sagtest du auch als Stichwort. Ist das so? Ja. Ja, das ist so. Mhm. So, nun habt ihr euch kennengelernt, ihr habt euch dann gesehen irgendwann. Mhm. Ja. Wie ist denn jetzt genau euer Verhältnis zur Zeit? Unser Verhältnis zur Zeit. Also wir sind heute doch genau circa 6 Monate zusammen. Also richtig zusammen. Also richtig, ja, richtig fest zusammen. Ja. Also wo ich sagen kann, eben, es ist meine Freundin. Also das ist deine Freundin. Dann eben ist die Beziehung. Ich habe sie gestern das letzte Mal gesehen, also ungefähr vor knapp 24 Stunden haben wir das letzte Mal gesehen. Ich denke, es ist eine Ewigkeit her, wo ich sie nochmal gesehen habe. Also, sag mal, Johnny, nun hätten bestimmt viele Männer, glaube ich, oder Partner schon Schwierigkeiten unter Umständen mit einer solchen Behinderung. Das macht dir überhaupt gar nichts aus. Ja, ich weiß nicht, ob so meine große Schwester, die ist also Spastikerin und blind. Ich weiß nicht, ob es da davon kommt. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich hab das Mädel gesehen, ich wusste, dass sie behindert ist. Ich kann sagen, es hat irgendwie von der Ausstrahlung her und hat irgendwie Klick gemacht. Ich kann irgendwie. Und die Inkontinenz bezieht sich die nur auf die Blase oder auf den Darm und die Blase? Beides. Auf beides. Es ist aber jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen muss, man merkt das jetzt im Endeffekt. Sie hat aber ihr Einlochen bzw. ihre Windeln. Ja. Aber ansonsten merkt man das nicht sehr. Und hat das eine Auswirkung, die Tatsache, dass sie inkontinent ist, eine Auswirkung so auf ihre sexuelle Attraktivität für dich auch? Gar nicht. Das ist dir völlig egal. Nee, das ist mir echt voll egal. Okay, es gibt dann ab und zu mal Ausrutsche, dass mal was passiert, dass eben so mal ein Wasser ablässt. Aber das ist Gewohnheitssache eben. Kann sie denn aufgrund ihrer Behinderung auch die Sexualität so im normalen Sinne genießen oder und empfinden oder geht das auch nicht? Also sie empfindet untenrum schon was, aber ob sie genauso viel empfindet wie jetzt eben. Wenn die gesunde Frau, weiß man nicht. Das weiß ich nicht. Also ich möchte sagen, sie selber empfindet über die Brust bzw. Streicheln mehr. Also mein Empfinden, denke ich. Das heißt, ihr habt euch sexuell auch schon angetastet aneinander? Ja. Also wir haben miteinander geschlafen, also wir haben alles eigentlich schon miteinander gemacht. Ja, und das war dann auch das war für dich kein Problem und da gab es keine Hemmung auf beiden Seiten. Hätte auch sein können, dass sie vielleicht dann gehemmter mit sich umgeht. Ja, okay, sagen wir so. Ist alles im grünen Bereich. Ja, es hat Anfang Schwierigkeiten gegeben. Sie war eben, ich bin der erste feste Freund, ich war ja nicht, ich bin der Macher. Und okay, es hat Anfang Schwierigkeiten gegeben, wie es in jeder Beziehung gibt, aber am Anfang war es eben komisch durch die Windel, wenn wir so reingelangt haben in die Hose und wollte eben, ja okay, da war da eben noch was. Aber ich sag ja, das ist irgendwie, das gehört dazu zu ihr. Also damit hast du dich jetzt vertraut gemacht und arrangiert und das akzeptierst du so. Ja, wie haben denn deine Umwelt, so deine Leute, also die Familie ist vertraut mit einem behinderten Menschen, hast du gerade erzählt. Ja, meine Eltern sind vertraut, ja. Okay, ja. Auf jeden Fall. Dann gehe ich mal davon aus, dass deine Eltern nicht irgendwie negativ reagiert haben, sondern normal reagiert haben. Keinesfalls. Gab es denn so im Freundeskreis, solche Reaktionen sind ja leider Gottes immer noch so üblich, dass Leute irgendwie blöde Bemerkungen machen oder Nase rumpfen oder weiß ich was? Also von einigen kam alles so, das musst du, also das Einzige, was ich eigentlich immer gehört habe, das musst ja du wissen, das ist ja dein Mensch. Aber irgendwie von Ableinung oder sowas, nee. Also, und ganz im Gegenteil. Ja, und jetzt ist es dein Mensch und du bist ihr Mensch und ihr seid glücklich miteinander, das ist doch wunderbar. Und das durch eine ganz normale profane Kontaktanzeige. Ja, also ich, wenn ehrlich bin, wenn man schon mal einer gesagt hat, durch eine Kontaktanzeige stellt sich sowas. Ja. Hätte ich nie geglaubt. Ja. Und dann, wenn man vor ein paar Jahren gesagt hat, du bist immer behindertes Mädchen als Freund und liebst dich so, hätte ich es auch nicht geglaubt. Kann sie denn Kinder kriegen, weißt du das? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und ihr seid jetzt festgeschlossen, auch zusammenbleiben zu wollen? Ja, also. Ja, ist ja auch noch ein bisschen früh, nach 6 Monaten muss man auch keine ganz großen Pläne machen. Freut euch erstmal, dass ihr euch jetzt habt und dass ihr euch lieb habt. Und das ist ja auf jeden Fall, aber ich sage ja, feste Heiratspläne oder irgendwas existieren noch nicht. Muss ja auch nicht sein. Geht nicht. Johnny, schöne Geschichte. Gruß mir deine Freundin herzlich von mir. Und euch beiden alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111. Telefonnummer, Faxnummer 0800 5678 110. Markus ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Markus. Hallo Domian. Um was geht es? Ganz zögerlich. Ja, ich habe ein Anliegen, wo ich mich eigentlich bei meiner Familie und meiner Freundin bedanken wollte über deine Sendung. Ich bin, wie gesagt, 22 und am 21.07. dieses Jahres wurde ich ins Krankenhaus eingeliefert, weil ich ganz starke Magen- und Bauchschmerzen hatte. Mhm. Und dort haben die Ärzte diagnostiziert, dass ich Darmkrebs habe. Und das war natürlich 22. Ja, die sagen da selber, dass ja die Chance, das mit 22 zu bekommen, ist sehr, sehr gering. Ne? Noch aber nie vorher Beschwerden gehabt? Na, ein halbes Jahr vorher, das war kurz vor Weihnachten, hatte ich auch diese Magenkrämpfe, bin zum normalen Hausarzt gegangen. Mhm. Und naja, der hat mir halt erzählt, ich habe eine Magenschleimhautentzündung, hat mir Medikamente drauf gegeben und naja, die Beschwerden sind weggegangen. Mhm. Naja, und ein halbes Jahr später waren sie wieder da, diese Beschwerden. Das war aber ein Glück auf einen Samstag und ich bin halt ins Krankenhaus gekommen deswegen, weil sie die nicht mehr ausgehalten haben. Das waren Schmerzen, nicht mehr auszuhalten. Und naja, dort haben sie halt nicht sofort gewusst, was es ist. Sie haben halt Blut abgenommen und der Hämoglobinwert bei mir, der war ganz weit unten. Und haben sie gesagt, das muss irgendeine Ursache haben. Mhm. Und haben dann Untersuchungen gemacht und das ging über eine Woche lang. Die haben erst noch HIV gesucht und ähnliches und irgendwann hatten sie dann was auch gefunden, wusste ich aber auch noch nicht genau, was es war. Und naja, an dem Tag, wo sie es mir erzählt hatten, war meine Freundin da zu Besuch und meine Eltern waren zu Besuch und die Ärztin kam und wollte dann mit mir erstmal alleine sprechen. Naja, und dann dachte ich schon, oh Gott, was ist nur los? Aber die anderen waren zufälligerweise gerade da, als die Ärztin auch kam. Ja, Gott sei Dank kann ich am Ende auch sagen. Mhm. Also ich wüsste nicht, wie es zum Beispiel meinen Eltern oder meiner Freundin erzählt hat, dass ich Krebs habe. Also und hat denn die Ärztin es dir dann alleine gesagt oder sind die anderen dabei geblieben? Die waren dabei. Ja. Also das war ein Gefühl, das ist nicht zu beschreiben gewesen. Also ich bin da reingekommen, meine Freundin hat sich hingesetzt und meine Eltern, ich habe gesagt, ich stehe, das ist kein Problem, weil ich halt auch nichts Schlimmes erwartet habe. Also ich habe gedacht, okay, das ist eine Entzündung oder ähnliches. War es dir denn in dieser einen Woche, während du da untersucht worden bist, wieder ein bisschen besser gegangen? Ja, natürlich. Das schon. Schon in der Notaufnahme. Ich war in der Notaufnahme, die haben mir entkrampfende Mittel gegeben und ich habe mich wieder bombig gefühlt. Ich hätte Bäume ausreißen können. Ah, so, ja. Jetzt sitzt du da mit deinen Eltern und deiner Freundin und die Ärztin sagt dir, der du ein junger Mann von 22 Jahren alt bist, Sie haben Darmkrebs, einen bösartigen Darmkrebs, der schon die Darmwand verlassen hat. Glaubt man das nicht? Nee, in dem Moment, also ich habe an alles gedacht, also es war wie ein Filmriss. Ich habe ganz viele Bilder gesehen, man hat nicht daran gedacht, oh Gott, ich werde jetzt sterben, sondern ich habe eher daran gedacht, was wird aus meiner Freundin, was wird mit meiner Arbeitsstelle. Und wie war denn die Situation in dem Zimmer, als die Ärztin das ausgesprochen hatte? War da erstmal Schweigen? Oder hat deine Freundin geweint? Oder ist da muss ich sagen, bin ich so stolz auf meine Freundin. Also mein Vater hat angefangen zu weinen. Mhm. Meine Mutter, naja, ein bisschen, sie hat es aber unterdrückt. Aber meine Freundin war stark. Also die habe ich bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht einmal weinen sehen. Also die unterstützt mich so heftig. Also wir wohnen zusammen. Lass mich nochmal fragen, was hast du denn dann der Ärztin als erstes gesagt? Oder was hast ich du konnte sie im Moment gar nicht sagen. Gar nichts. Gar nichts. Also ich stand da. Mir sind jetzt halt die Tränen gekommen, ich versuchte das zu unterdrücken, wirklich ein Schock. Ich bin rausgegangen, dann aus diesem Zimmer, ich habe gar nicht mehr realisiert, was sie erzählt hat und naja, bin dann halt draußen zusammengebrochen, weil ich nicht mehr konnte. Also das war so ein Gedankenüberflut, der mich so fertig gemacht hat, den Moment. Ja. So Markus, das war am 21.07. in diesem Jahr. Ja, genau. Was haben die mit dir dann gemacht? Du bist operiert worden wahrscheinlich. Ja, genau. Also sie haben sofort gesagt, weil ich so jung bin, sind meine Heilungschancen sehr groß. Mhm. Und weil der Tumor, ja, er war 5 cm groß, also nicht zu groß, haben gesagt, umso besser. Naja, eine Woche später gleich wurde ich operiert. Mhm. Der ist ja ein Stück Darm weggenommen worden wahrscheinlich? Ja, eine ganze Menge. Ein Drittel des Dickdarms. Ein Drittel des Dickdarms. Ja, na, ich hatte noch Glück, dass, das heißt einmal aufsteigender Ast, einmal gibt es den Quers- und den absteigenden Ast. Mhm. Und den ganzen aufsteigenden Ast des Dickdarms haben sie mir entfernt. Gab es denn eine Streuung des Krebses im restlichen Körper schon? Nein, also Lymphknoten waren befallen, die waren aber direkt in diesem Tumor dran. Ja. Und die Organe waren ein Glück noch nicht befallen mit Metastasen. Musstest du eine Chemotherapie über dich ergehen lassen? Bin ich gerade noch mittendrin. Bist du mittendrin noch? Ja, es funktioniert so, dass ich 5 Tage Chemotherapie bekomme, dann habe ich 3 Wochen Pause und dann fängt die Chemotherapie wieder an. Ist das immer noch so, was man so früher immer gehört hat, dass den Leuten es unglaublich schlecht geht und sie sich schlecht fühlen, wenn sie Chemotherapie machen? Das ist Übelkeit. Also man kann es von einem Krebs auf den anderen nicht so genau sagen, weil man verschiedene Medikamente bekommt. Ne? Bei meinem Medikament, also ich fühle mich die Woche wirklich, ja, saudreckig, kann man schon sagen. Die Haare fallen mir zwar nicht aus, ich habe keine Glatze, ein bisschen fallen sie aus. Also so im Bett sieht man halt ein paar Haare rumhängen, aber es ist lange nicht so schlimm wie früher. Also es gibt auch Gegenmittel, dass die Nebenwirkungen von der Chemotherapie ein bisschen gebremst werden. Wie lange musst du das jetzt noch machen? Na, bis Januar. Ich habe noch zwei Therapien vor mir. Ja. Und dann wird halt immer kontrolliert, ob ich noch was bekomme oder nicht. Ne? Wie lange hat es gedauert, Markus, dass du das für dich akzeptiert hast? Okay, ich bin jung, aber ich habe Krebs. Und ich habe eine wirklich unter Umständen tödliche Krankheit. Ziemlich schnell habe ich das realisiert. Also das hat mich selber gewundert. Ich habe eine direkte Verwandlung mitgemacht. Das war eine Sache vielleicht von zwei Tagen. Also das ging nicht so schnell. Ja, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und bin dann halt da rumgelaufen. Und ja, habe mich mit dem Gedanken abgefunden. Also ich denke, direkt abgefunden hat man sich bis heute noch nicht. Also, was hast du vorher gemacht, beruflich? Oder bist du Student oder was machst du? Nee, ich hatte eine Ausbildung bei der BEWAG in Berlin. Mhm. Hab Industriemechaniker gelernt. Mhm. Das sind die Verkehrsbetriebe in Berlin. Nee, ne? Die BEWAG ist so Strom. Strom, ja, nicht was rede ich, ja. Wie heißt nochmal die U- und S-Bahn-Betriebe? BVG. So, genau, habe ich jetzt verwechselt. Ja. Naja, was wollte ich jetzt erzählen? Also, was du gearbeitet hast. Genau, du bist also da jetzt auch ganz, ganz rausgerissen aus der Arbeit. Ja, natürlich. Ich hatte dann in einem kleinen Betrieb angefangen. Mhm. Hab dort einen Festvertrag bekommen und die stehen auch völlig hinter mir. Also, ja, schon mein Chef erzählt, ich soll mir keine Angst machen wegen meinem Arbeitsplatz und ich kann auf jeden Fall wieder anfangen. Das ist auch schon mal sehr beruhigend. Wie war denn die Reaktion so der anderen, des Freundeskreises? Betroffen. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, wer seine Freunde sind und wer nicht. Ne? Mhm. Also, ich habe nämlich auch schon oft gehört, dass Leute dann ihre Freunde oder viele Bekannte und Freunde verlieren, wenn sie eine so schwere Krankheit bekommen. Nein, also die Leute, wo ich gedacht habe, auf die kann ich zählen, die sind bei mir gewesen. Das ist viel wert, ne? Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade unser Gespräch aufgemacht und hast gesagt, ich möchte unglaublich ein großes Dank aussprechen meiner Familie, meiner Freundin, glaube ich, hast du auch gesagt. Besonders, also meiner Familie, meiner Freundin direkt, weil, also die, hätte ich die Wohnung hier, wo ich wohne also nicht mehr bei meinen Eltern und würde ich hier alleine wohnen, ich denke, wüsste ich nicht, was ich heute gemacht hätte. Das heißt, also meine Freundin hat so zu mir gestanden und hat mir so geholfen, diese schwere Zeit zu überwinden und auch heute noch. Also zeitweise überkommt es mich halt nun mal, dann weine ich nun mal, dann nimmt sie mich in den Arm und es ist einfach super, sie zu haben. Natürlich ich glaube, das ist, wenn man so schwer erkrankt ist, die halbe Miete für die Genesung, ne? Ja, dass auf man jeden Fall. So einen persönlichen Rückhalt hat. Ja, auf jeden Fall. Ich bedauere immer so sehr Menschen, die so schwer krank sind, die niemanden haben, die das alles aus ihrer eigenen Kraft herausschöpfen müssen. Ja, genau. Aber wenn man sich dann anlehnen kann und weiß, da ist jemand, da sind Leute, die hundertprozentig zu mir stehen, ist das wunderbar. Das ist die beste Medizin letztendlich. Es ist ja auch medizinisch erwiesen, dass Leute, die sich aufgeben, die wirklich niemanden haben, auch einfach an diesem Krebs sterben. Sag mal, Markus, jetzt hast du, du machst jetzt noch eine Chemotherapie bis Januar. Oder du ziehst die Therapie durch bis Januar. Genau. Das heißt, es besteht ja immer noch eine Gefahr, dass irgendwo was durchbrechen könnte. Ja, auf jeden und das Fall. Besteht ja noch eine lange Zeit danach auch noch. Ja. Fünf Jahre wird gesagt. Fünf Jahre ungefähr wird gesagt, genau. Beschäftigst du dich mehr mit dem Tod und intensiver mit dem Tod als früher? Oh Mann, ich hab's gemacht im Anfang hin, aber man macht sich verrückt damit. Also ich auf jeden Fall, ich versuche so zu leben, wie ich bis jetzt gelebt habe. Mhm. Ich versuche Spaß am Leben zu finden. Lebst du jetzt? Ich meine, du bist jetzt noch ein bisschen eingeschränkt, aber dennoch, lebst du anders? Man hört ja auch oft, dass Leute sagen, dass sie bewusster leben, mehr wahrnehmen, sich mehr freuen an Sachen. Ja, man lebt schon anders, aber es ist ganz schwer zu beschreiben. Also es war eine Wandlung, die ist wirklich innerhalb dieser Woche zur OP, ist das schon passiert bei mir, dass man Dinge mit anderen Augen sieht. Mhm. Denkst du manchmal auch darüber nach, mein Gott, was habe ich mich früher über Kleinkram aufgeregt? Ja, sowas mache ich zum Beispiel gar nicht mehr. So Sachen, also ich lache Leute also wirklich aus, die sich dann aufregen, wie schlimm das der Straßenverkehr zum Beispiel ist oder sowas. Mhm. Da kann ich nur drüber grinsen und sagen, naja. Ist alles relativ. Ist es alles relativ. Ne? Ja, genau. Und also das Wichtigste ist wirklich Leute zu haben, die hinter ihm stehen. Das ist das A und O. Also, jetzt ist ein tolles Dankeschön hier über den Sender gegangen an die Eltern und die Freunde von Markus. Das wollte ich auch nur. Und ich finde es auch toll, Kompliment an die Familie, an die Freundin. Und ich wünsche dir natürlich die beste Genesung überhaupt. Und ja, das wird schon. Ich habe da... Klar, habe ich auch keine Bedenken. Ja, du bist ja sehr positiv. Ich spüre das. Aber ich glaube, dass das gut laufen wird. Ja, das denke ich auch. Gute Genesung weiterhin. Ja, ich danke dir. Und von Herzen alles Gute, Markus. Na klar, mach weiter, wie du machst. Ja? Dankeschön. Super. Okay, tschüss. Tschüssi. 1.36 Uhr und 20 Sekunden, eine kleine Pause. 1:37, 5 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ganz egal, über was. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen heißt unser Thema, da haben wir ein festes Thema, das Thema heißt Ich stand in den Schlagzeilen. Ich möchte mit Leuten reden, mit euch reden, die ihr irgendwann mal in den Schlagzeilen standet. Vielleicht wegen eines Unfalls, vielleicht wegen einer kriminellen Tat, eines Verbrechens, vielleicht wegen eines großen Gewinns, den ihr eingefahren habt, vielleicht wegen eines Fernsehauftrittes. Kann ja auch sein, dass man da kurzzeitig berühmt wird und im Rampenlicht steht. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die mal bekannt waren, berühmt waren vielleicht. Vielleicht mal ein Schlagerstar war, ein Schauspieler, irgendwas, die aber jetzt nicht mehr so berühmt sind. Und vielleicht auch, wenn sich das ergibt, das wird wahrscheinlich schwierig sein, aber vielleicht auch jemand, der jetzt auch noch bekannt ist und durch irgendwas in die Schlagzeilen, groß in die Schlagzeilen gekommen ist und das nicht gut findet, sich darüber vielleicht aufregt und empört ist, dass das so gelaufen ist. Ich stand in den Schlagzeilen, Thema morgen bei Domian. Markus begrüße ich jetzt herzlich, 24 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Markus. Ja. Um was geht's? Also ich bin im natürlichen, im normalen Leben mehr Mann als Mann, habe auch Freundin seit einem Jahr und kann eigentlich von den Frauen gar nicht genug bekommen. Mhm. Und so abends, wenn dann die Freundin nicht da ist oder wenn ich alleine bin, wenn ich vielleicht dann irgendwie sexuelle Erregung brauche oder so, dann ziehe ich mir Frauenklamotten an. Mhm. Also das sind ganz normale, so wie es 20-Jährige oder sowas, die in die Disco geht, anzieht. Also irgendwie so. Also alles, von den Pumps über die... Nö, Pumps jetzt eher weniger, vielleicht so Turnschuhe mit so hohen Sohlen. Ach, oder sowas. Plateauschuhe. Das sieht wahrscheinlich auch sehr spaßig aus, wenn man dich dann sehen würde. Ja, ich meine, das ist eben mein Problem, ja. Also es soll nicht so keiner sehen. Nee, du klingst so von der Stimme her so, beschreib dich mal eben kurz, wie du aussiehst, wie groß du bist. Wie groß bist du? Ich bin 1,83. Ja, wie schwer? 75 Kilo. 75 Kilo. Ja gut, also doch ein gestandener Mann. Ja. Frage vorab noch, bevor du weiter erzählst, wo bekommst du diese Sachen her? Also ich kaufe mir die meistens dann in der Stadt. Und auch solche Schuhe? Ja. Ja. Und sag dann halt, dass die für meine Freundin oder was wären. Und aber für die Schuhe kannst du nicht sagen, die sind für meine Freundin. Naja, meine Freundin, die ist eigentlich auch ungefähr so groß wie ich. Hat auch so große Füße? Ja, im Prinzip schon. Also, aber du kannst ja nicht die Sachen dann richtig anprobieren, die Röcke und... Nö, also das kaufe ich halt dann so auf gut Glück. Mhm. Und das sind halt auch solche Sachen, die jetzt meine Freundin zum Beispiel überhaupt nicht anzieht, ja. Mhm. Das sind also mehr die neuesten Trends irgendwo teilweise. Also richtig Modeschnickschnack. Ja. Mhm. Auch Oberteile... Oberteile, so Stretch-Oberteile und solche Sachen. Und wie ist es mit Unterwäsche? Geht es so weit, dass du auch Damen-Slips anziehst? Ja. Das also, geht auch. Mhm. Aber auch Strumpfhosen, Damen-Strumpfhosen? Nö, Strumpfhosen eher wenig. Das nicht. Also nur Unterwäsche und Oberbekleidung. Ja. Du, habe ich am Anfang jetzt gerade nicht richtig verstanden oder nicht gehört. Ich hatte hier einen Störer auf dem Kopfhörer. Wohnst du mit deiner Freundin auch zusammen? Nö, also ich wohne in einem ländlichen Gebiet und noch bei den Eltern. Bloß ich habe da im Prinzip so eine eigene Wohnung. Ach so, aber du hast... Dach. Ja. Und ich mir eben solche Klamotten dann anziehe, genau, dann gehe ich dann auch ab und zu mal raus, aber... Nur so, dass mich keiner sieht. Aber das ist aber super gefährlich, ne? Wenn du mit deinen Eltern da zusammen wohnst. Ja, genau. Und da ist mir nämlich auch schon mal was passiert, so im Prinzip. Also meine Eltern haben das mitgekriegt, dass da noch irgendwelche Bewegungen im Haus sind. Mhm. Und dann habe ich mich praktisch da in meinem Zimmer versteckt und zugeschlossen praktisch, dass die mich nicht sehen. Mhm. Und das war dann auch irgendwo ein Anstoß, da habe ich mit meiner Freundin einmal ein wenig so drüber gesprochen, aber sie hat noch nie irgendwas in der Form gesehen. Also. Aber die Eltern haben das auch nicht richtig mitbekommen oder so? Wittern die irgendwas? Ja, teilweise merkt man schon, dass sie irgendwie sowas mitbekommen oder in das Zimmer zum Beispiel dann auch rein wollen. Aber sie haben dich noch nie richtig gesehen und dich schon gar nicht angesprochen darauf? Ja, die haben mich halt dann am nächsten Tag da mal gefragt, was da los war. Und ich habe dann einfach gesagt, dass nichts los war. So, da waren sie zufrieden. Du bist 24 Jahre alt. Seit wann machst du das? Ja, 6, 7 Jahre. Jahre bestimmt schon. Mhm. Und letztendlich passiert es dann ja doch nur in deinen eigenen vier Wänden und zum Thrill gehst du mal ein bisschen da raus, aber dann gehst du wieder rein. Ja. Was machst du denn dann, wenn du in deinen eigenen vier Wänden, rennst du dann nur mit rum, guckst du dabei Fernsehen, liest du dabei oder was machst du? Das ist ab und zu schaue ich dabei Fernsehen, wenn ich rausgehe, dann rauche ich vielleicht immer eine dazu. Mhm. Und teilweise befriedige ich mich dann eben auch noch selbst. So, darauf wollte ich hinaus, das Ganze hat ja eben eine sexuelle Komponente. Ja. Das, ich könnte mir vorstellen, dass in dem Moment, wo du die Sachen anziehst, dich das sexuell erregt schon. Ja, teilweise dann auch. Teilweise. Und dass du die ganze Zeit, während du den Kram anhast, ist das auch eine sexuelle Erregung? Irgendwo schon, ja. Irgendwo schon. Das endet dann fast immer mit einer Selbstbefriedigung, wenn du die Sachen anhattest. Ja, also zu 90% vielleicht. Oder so. Wenn du dich selbst befriedigt hast, ziehst du dann die Klamotten direkt wieder aus? Dann ist sofort wieder Schluss. Dann so. Kommen die sofort wieder in den Schrank, wird zugesperrt. Ah ja. Und das Zimmer wird auch wieder zugesperrt und dann ist Ende. Das heißt, wo diese Sachen sind, das ist so ein absolut geheimer und fest verschlossener Ort, wo niemand reingucken darf. Ja, und da kommt auch keiner rein. Also ich habe da extra so ein Schloss dran gebaut. Oder, also so wie an der Haustür praktisch eine Türklinke. Mhm. Mit Sicherheitsschloss, also da hat keiner irgendwie... Und da hat die Freundin auch nicht gefragt, hey, was ist denn hier drin? Oder die Mama hat gesagt, was versteckst du denn da? Naja, ich bin Jäger und Schütze. Achso. Und das sind also auch meine Waffen und Pulver drin. Und wie schrill, geh doch mal in dem Outfit auf die Jagd. Das wird dann sicher ein großer Spaß für die Kollegen. Naja, ich meine, das... Das darf ja eben keiner sehen, ne? Naja, ist nicht so gut. Das war ein Scherz von mir. Ich habe gar noch vergessen zu fragen, machst du dich dann, britzelst du dich oben auch so ein bisschen auf? Schminkst du dich dann? Oder ziehst du dir gerne eine Perücke auf oder sowas? Ja, Perücke, dass eben, wenn ich doch immer irgendwie gesehen werden sollte, dass es nicht sofort auf mich zurückzuschließen ist. Das heißt, du hast eine schicke blonde Perücke? Ja. In der Tat, eine blonde? Ja. Und schminkst du dich auch? Eher weniger. Vielleicht einmal ein Lippenstift, aber ganz selten. Wie oft so in der Regel kommt es vor? Also, in, sagen wir mal im Monat, zwei, dreimal? Ich sage mal vielleicht, ja, so drei, viermal vielleicht im Monat. Mhm. Also das ist manchmal ganz unterschiedlich. Manchmal ist am Monat nichts und dann ist einmal in einer Woche zwei, dreimal. Wahrscheinlich, wie du gerade so drauf bist, ne? Ja. Ja. Und ich habe also auch schon mal festgestellt, wenn ich Alkohol getrunken habe, in gewissen Mengen, ja, was heißt in gewissen Mengen, halt einige Bier oder so, dann geht es irgendwo leichter. Ja. Dann ist man enthemmter, ist klar. Ja. Aber dann läufst du auch Gefahr, dass du vielleicht ein bisschen leichtsinnig wirst und plötzlich bei der Mama in der Küche stehst, ne? So. Ja, so im Prinzip. Aber ich mache das eigentlich dann auch immer nur nachts. Ne? Immer nachts, ja. Was wäre denn eigentlich so deine Traumvorstellung, wenn du dir das so arrangieren könntest? Dass du in diesem Outfit zusammen zum Beispiel mit deiner Freundin sein könntest, wenn sie es mitmachen würde? Also, ich habe da immer wegen die Sorge, also ich will das so weit wie möglich von allen möglichen Leuten fernhalten, weil es gibt ja da die berühmten Talkshows und da kommen dann eben auch immer solche Wesen und mit solchen möchte ich mich eigentlich nicht auf die gleiche Ebene stellen. Ist mir klar, ich frage dich jetzt auch nur so als Traum, also auch als sexueller Traum vielleicht. Fändest du das toll, wenn deine Freundin sagen würde, okay, komm, ich find's geil, ich mach's mit, lass uns das zusammen machen? Nö, das nicht. Das wollte ich eigentlich nicht. Also, das ist eigentlich so dein Ding, ist das, ne? Nur für dich? Nur für mich, ja. Du würdest auch gar nicht gerne, nehmen wir mal an, du würdest jetzt in einem fremden Land sein oder so, gar nicht groß draußen mit rumspazieren wollen mit den Klamotten. Nö. Verstehe ich es richtig, dass es einfach eigentlich deine Form ist, die Selbstbefriedigung so zu zelebrieren, so eine Onanie-Session quasi dazu zu machen? Ja, das könnte man irgendwo schon mit parallel ziehen, ja. Mhm. Irgendwo ist das schon was, aber ich habe jetzt Ich hatte vorher mal eine Beziehung und die ging über 3 Jahre und die hat es eigentlich auch nicht so richtig realisiert, bloß einmal, da wollte man weggehen und meine Eltern waren nicht da und dann habe ich einige Sachen liegen lassen. Oh. Und dann kam ich dann heim und sie war dann schon da und dann bin ich mit dem Auto ganz woanders hingefahren und bin dann über Feldwege praktisch zu dem Haus gelaufen, habe meine Sachen auf Zeiten geräumt, bin dann wieder zurückgefahren und dann ist sie mit ins Zimmer und ein Teil hatte ich dann vergessen und dann dachte sie, dass ich jetzt das andere hier beherberge. Und hast du die Wahrheit dann gesagt? Nee, richtig nicht. Naja, so richtig nicht. Ich habe halt dann einfach, ja, das, was weiß ich, wo das herkommt. Oder. Aber da war Misstrauen gesät, ne? Ja, sicher. Und, Und die Beziehung war sogar 4 Jahre und das ging dann langsam, so, also nach 3 Jahren sowas hat sie das einmal dann so mitgekriegt und dann hat man auch eine eigene Wohnung, dann war das wieder eher weniger und dann ging die Beziehung eben auch irgendwie in die Brüche, ja. Ach, sie hat es dann doch richtig mitbekommen? Ja, so richtig irgendwo nett, aber ich weiß nicht, die hat sich, denke ich, immer unsicher gefühlt. Ja, sie hat es vielleicht ein bisschen wahrgenommen, aber wollte es auch nicht weiter aus Scham thematisieren. Ja. So, sonst weiß es niemand auf der Welt. Nö, das weiß nicht einmal mein bester Kumpel oder so, sonst irgendwer. Ja, jetzt frage ich mich, Markus, warum hast du mich angerufen? Erzählst es mir und auch somit in einer großen Öffentlichkeit hier. Ja, ich liebe die neue Freundin, die ich jetzt seit einem Jahr habe, so unwahrscheinlich und ich möchte irgendwie damit aufhören. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendwie funktioniert, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Mhm. Aber warum spricht das gegen die Freundin, wenn du das machst? So wie wir es gerade so rausgekriegt haben und wie du es mir erklärt hast, ist das doch eigentlich nur so dein Ding. Du schadest ja niemandem mit, du verletzt die Freundin nicht, du gehst nicht fremd, das ist so. Ein anderer Mann guckt sich vielleicht den ein oder anderen Softporno an und hat seinen Spaß mit sich selbst und du machst halt das, wo eigentlich das Problem. Also ich weiß nicht, ob sich das dann vielleicht in Zukunft noch mehr ausweitet, ja? dass ich dann das irgendwann immer mehr brauche. Oder so. Aber das kann man ja vielleicht auch mal weiter beobachten. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du mit deiner Freundin eigentlich eine normale sexuelle Beziehung hast, ja. Und diese einfach nur so nebenher praktizierst für dich. Ja, genau. Und ich finde, solange das noch in einem normalen Lot ist, finde ich das gar nicht so bedenklich, muss ich dir sagen. Es ist nur die Frage, ob man das bei einer sehr tiefen Beziehung, in einer vertrauensvollen Beziehung vielleicht irgendwann dem Partner auch mal sagt. Und als toleranter Partner sollte man eigentlich sagen, okay, dann machst du halt dein Ding. Ja. Aber das ist ich finde das gar nicht so entsetzlich. Mein Gott, dann mach es doch. Also ich finde, ich weiß nicht, irgendwie, ja, vielleicht, ich komme ja aus Bayern, wie man es selbst schon gehört hat. Mhm. Gut, und in Bayern ist das alles ein bisschen strenger noch, aber... Ja, ja, und vor allem in einem ländlichen Gebiet ist es halt immer wegen so Schwierigkeit. Ja. Das ist jetzt im Prinzip ein Dorf mit 500 Einwohnern und wenn das einer mitkriegt, klar, dann weiß ich, ist das schon klar. Dorf, ne? Klar, also ich meinte jetzt auch nur, wenn das wirklich eine ganz enge Beziehung ist oder wird und noch enger wird, dass man das vielleicht irgendwann sagen kann. So, aber wenn du es irgendwie doch vom Tisch haben möchtest, dann schmeißt die Klamotten doch einfach weg. Das habe ich schon mal probiert, aber das hat irgendwie... Dann bist du doch wieder einkaufen gegangen, hast du das? Ja, genau. Ja, und da geht dann ziemlich viel Geld mit drauf. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wenn wir da wegen Schuhe und wegen sowas und Rückzug 500 Mark... Dieser ganze moderne Schnickschnack, den die jungen Mädels tragen. Ja. Also, ich würde sagen, Markus, wenn sich das noch irgendwie so ein Lot hält, wenn das nicht eure Beziehung gefährdet, eure Sexualität nicht kaputt macht, dann lebt es doch einfach so weiter erstmal. Und wenn du merkst, dass das Überhand nimmt und dich vielleicht auch irgendwie auffrisst, dann würde ich dir einfach raten, dass du sehr vertrauensvoll dir einen in deiner nicht näheren Umgebung, so ein bisschen weiter weg, dir mal einen Termin bei einem Therapeuten suchst. Aber so schlimm finde ich das wirklich nicht. Ja, kann man damit leben. Also ich finde, das klingt so harmlos, auch ein bisschen nett, wie du das jetzt erzählt hast. Ich finde das nicht schlimm. Das ist halt so deine Macke, würde ich mal so sagen. Und ja. Wenn mich irgendwer so sieht oder so ganz im normalen Leben. Ja, denkt der nie im Leben nach. Nie. Ja, ich stelle mich dich ja auch vor, so als Wandersmann mit deinem Gewehr und kräftig vielleicht. Ja. Stark behaart. Nö, nee, das eigentlich nicht. Überhaupt nicht behaart. Also, ach so. Das ist vielleicht ein guter Vorteil für solche Sachen. Das stimmt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es nicht dramatisch und wie gesagt, hab ein Auge darauf, wenn es schlimmer wird, dann such dir irgendwo eine Hilfe, aber im Moment ist das nicht schlimm, glaube ich. Ja? Ja. Okay. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Simone, 34 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Simone. Ja, hallo Domian. Dein Thema? Mein Thema ist die Beziehung zu meinem Ex-Freund und der ist auch der Vater meiner kleinen Tochter. Und wie alt ist die Tochter? Wie bitte? Wie alt ist die Tochter? Die wird jetzt im Februar 3 Jahre. Ja. Und ja, wie gesagt, wir sind seit knapp 3 Jahren. Also meine Tochter war 9 Wochen alt, da habe ich mich von dem Vater getrennt, weil er sich also in der Schwangerschaft sowas von verändert hat. Wir waren vorher über 4 Jahre zusammen. Mhm. Tabea war auch das absolute Wunschkind. Es hat also auch nicht so ganz einfach geklappt. Wir haben beide ärztliche Hilfe auch in Anspruch genommen. Und ja, wie gesagt, ich wurde dann doch ganz plötzlich schwanger. Und in der Schwangerschaft hat er sich also wirklich sehr verändert. Mhm. Er hat angefangen, Alkohol zu trinken. Mhm. Und unter diesem Alkoholeinfluss hat er mich also auch geschlagen. Mhm. Er hat mich, als ich im 8. Monat schwanger war, vor die Tür gesetzt. Ich musste also, war über Weihnachten und Neujahr damals im Frauenhaus. Das heißt, er wollte dann letztendlich das Kind doch nicht haben? Das hat er nie gesagt. Aber wie erklärst du dir, dass er sich dann so verändert hat, wenn er vorher doch offensichtlich sehr gerne ein Kind gehabt hätte? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Ich habe manchmal gedacht, vielleicht hat er Angst gehabt vor der Verantwortung. Mhm. Weil ich habe ihn ja auch gefragt, wie gesagt, er ist ja auch zum Arzt gegangen, hat sich untersuchen mhm. lassen und alles, und es lag an mir, und ich habe halt auch dann Hormone genommen und naja. Mhm. Das waren die Anfänge vor 3 Jahren. Und danach, als das Kind dann auf die Welt gekommen ist, habt ihr euch getrennt? Ich habe mich dann von ihm getrennt. Du hast dich von ihm getrennt? Ja. Ja, wie ist denn die Situation heute? Heute ist die Situation so, dass er sich also wirklich vorbildlich um Tabea kümmert, also das ist meine kleine Tochter. Mhm. Ich kann jederzeit zu ihm kommen, wenn ich irgendwie, sage ich mal, auch finanzieller Art Sorgen habe, weil ich bin durch diese ganze Situation auch in die Sozialhilfe gerutscht. Mhm. Und ja, also es ist so, dass ich wirklich ernsthaft überlege, vielleicht nochmal einen Versuch zu starten. Ach so. Das heißt, in den letzten 3 Jahren hat er sich richtig gut verhalten. Ja. Aber das hat er vor der Schwangerschaft auch, sonst wäre ich nicht so lange mit ihm zusammen. Nachdem du Schluss gemacht hast, ja. Nachdem das Kind geboren war. Ja. Wie alt war das Kind, als du Schluss gemacht hast? In ein paar Wochen? 9 Wochen. 9 Wochen. 9 Wochen, ja. Wie hat er damals drauf reagiert? Er war ziemlich, also, ja, wie soll ich sagen, er hat sich ziemlich daneben verhalten. Er war ein ganz schönes Arschloch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was heißt das genau? Mir also Steine in den Weg gelegt, wo es nur ging. Mhm. Er hat zum Beispiel das Kinderzimmer und diese ganzen Sachen, die zum Beispiel für Tabea angeschafft waren, die hat er alle behalten, hat sie nicht rausgerückt, obwohl er ja da eigentlich überhaupt nichts mit anfangen kann. Hat er dich dann auch nochmal geschlagen? Nein, ich bin dann ja ausgezogen. Weil es war so, diese ganzen Sachen sind immer nur passiert, wenn er unter Alkohol stand. Mhm. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis er sich gefangen hat und offensichtlich dann, wie du gerade gesagt hast, sich sehr gut dir gegenüber und dem Kind gegenüber aufgeführt hat? Also ich würde sagen 1,5 Jahre bestimmt. Aber doch, das lag auch mit an mir. Ich habe das Ganze auch sehr abgeblockt. Ja. Hatte auch ziemliche Schwierigkeiten damit, den Kontakt zwischen ihm und Tabea da irgendwo aufrechtzuerhalten. Immerhin sind dann... Ja, jetzt 1,5 gute Jahre vergangen, ne? So kann man sagen ungefähr. Ja, ja. Wo er sich wirklich vorbildlich verhält. Ja. Hat er denn irgendwann auch schon mal etwas Bedauern zum Ausdruck gebracht oder sich gar entschuldigt? Nein. Redet ihr denn über diese ganzen Vorfälle der Vergangenheit? Also wenn ich damals das irgendwo angesprochen habe, also jetzt auch nach der Trennung, er streitet das ja dann auch ab. Er sagt, das war nicht so und ja... Das war einfach nicht so schlimm und ich habe das also sowieso provoziert. Das war auch immer so das, was... Aber in der letzten Zeit habt ihr darüber nicht geredet. Nein. Nee. Nein. Daher auch wahrscheinlich das gute Einvernehmen. Ich finde ja grundsätzlich das toll, wenn man sich nach einer gewissen Zeit vielleicht dann wieder zusammenrauft und vielleicht sogar zusammenkommt wieder. Hm. Finde ich grundsätzlich gut und auch erstrebenswert sogar. Es geht um eine Familie, um ein kleines Kind. Das ist für das Kind das Allerbeste. Ja. Aber ich glaube, Simone, es geht nur, wenn ihr über diese Zeit nochmal in aller Ruhe und ganz offen redet. Mhm. Und ihr dürft das nicht verdrängen, nicht einfach so nicht zur Seite schieben und so tun, als wäre da nichts passiert in der Vergangenheit. Ja, das kann ich gar nicht verdrängen. Das glaube ich. Deswegen wäre so ein klärendes, großes Gespräch, glaube ich, die unbedingte Voraussetzung, um dann vielleicht wirklich nochmal richtig zueinander zu finden. Und das musst du anstreben. Das finde ich schon. Vielleicht ist er ja auch bereit dazu jetzt. Wenn du das nicht tust und jetzt so vielleicht nochmal in diese Beziehung gehst, hätte ich Sorge, dass das irgendwann in einer Konfliktsituation alles wieder hochbricht, weil es nicht richtig geklärt ist. Und ich würde mir auch wünschen, eigentlich so für dich zumindest ein paar Worte der Entschuldigung von seiner Seite. Ja, das würde ich mir auch wünschen, aber ich habe halt auch Angst, dass ja, dass ich mich wieder täusche oder dass das dann wieder, weil das war damals. Deswegen ist das ja so wichtig, dass ihr euch jetzt auseinandersetzt. Und dann kannst du ja auch sehen, wie er darauf reagiert. Es kann ja wirklich sein, man muss ja einem Menschen auch zubilligen, dass er sich verändert. Es kann ja wirklich sein, dass er jetzt sagt, ich habe da wirklich Fehler gemacht und es tut mir sehr leid. Es kann aber auch sein, dass er, wenn du das Thema ansprichst, dass er wieder aufbrausend wird und dass wieder die Beschimpferei von damals losgeht oder wie auch immer ihr euch geschritten habt. Hm. Und das wäre dann ja ein Warnsignal für dich. Ja, klar. Hm. Dann würde das ja helfen, dass das alles wiederkommen würde. Mhm. Aber es ist so in den letzten Monaten oder so nichts gelaufen zwischen euch, keine Zärtlichkeit? Gar nichts. Nein, also überhaupt nichts, nein. Hast du denn überhaupt den Eindruck, dass er das auch möchte oder ist es für ihn einfach nur eine gute Freundschaft geworden? Da bin ich mir halt nicht sicher. Also manchmal habe ich schon den Eindruck, dass er das ziemlich schade findet, dass er das schon bereut. Er hat auch keine andere Beziehung im Laufe? Nein, er hat auch seitdem keine andere Beziehung mehr gehabt. Also er sagt dann halt immer, was weiß ich, die Frauen verarschen ihn ja sowieso nur. Und das ist dann immer so das, wo ich, ja, da geht mir die Galle hoch, weil ich habe ihn ja nicht verarscht oder geärgert oder so. Es war ja sein Verhalten, was mich dann dazu gebracht hat, weil ich habe selber so eine Kindheit gehabt, wo die Eltern so, also das wollte ich auch für Tabea um jeden Preis vermeiden. Und ich, ja, deswegen ist es auch richtig gewesen, dass du damals die Notbremse gezogen hast und hast den vor die Tür gesetzt quasi. Ja, ich bin gegangen. War schlimm genug. Naja, also ich meine jetzt mental auch vor die Tür gesetzt, dass du ihn aus deinem Leben herausgenommen hast. Ja. Also ich finde das nur gut, wie gesagt, wenn es vorher nochmal ein richtig klares, sehr klares Gespräch gibt, wo du auch nochmal alles auf den Tisch legst, was da noch so in dir rumort von damals. Und dass er irgendwie Alkoholiker ist oder so, kann das sein? Ja, vermutest du das? Ja, eigentlich nicht, aber als ich eben angerufen habe, kam eben die Frage und es kann ja auch sein, oder da hieß es, man kann ja auch Alkoholiker werden in der Zeit, weil, aber er trinkt ja nicht regelmäßig, er trinkt, oder hat damals auch nicht regelmäßig getrunken, das kam in ganz unregelmäßigen Abständen. Ja, aber ist doch eine interessante Frage, über dieses Thema musst du mit ihm auch reden. Es geht ja um ganz viel, du musst ja alles abklären, wenn du dich wieder mit ihm einlässt. Vielleicht ist er Alkoholiker, wer weiß es. Du kannst das aber nicht so beurteilen, weil du nur so viel auch nicht mit ihm zu tun hast. Ne? Wenn er zu dir kommt, zu euch kommt, ist er nicht betrunken. Nee. Und auch wenn Tabea bei ihm ist am Wochenende oder so, dann trinkt er auch nicht. Ihr müsst viel reden, Simone. Und das musst du anstoßen, wenn du weiter wieder intensiv mit ihm zusammen sein möchtest. Mhm. Jetzt muss ich Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Alles klar. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ne? Tschüss. In der Technik heute Nacht Kerstin Klinger, morgen heißt unser Thema Ich stand in den Schlagzeilen. Wer von euch stand schon mal in den Schlagzeilen, stand in der Öffentlichkeit im Rampenlicht und möchte mir davon erzählen? Ich wünsche euch eine gute, schöne Nacht, morgen 1 Uhr, Radio 1 live und wieder Fernsehen. Ciao, bis dahin.